blickte traurig vor sich hin, im Herzen traf es mich. Ich trat zu ihm, sprach ihn an, die Hand reichte er mir. Wir sprachen über dies und das, dann sagte er zu mir: Ich hab mein Blut vergossen, mein Leben ist dir. Ich hab garantiert nie kapituliert. Mein Körper in Zeichnen, der schwer verbrannt. Ich blieb an der Front, es gelang mein Land. Wir redeten die ganze Nacht, es hat mich tief bewegt. Dein Schicksal hat die Lügen eindeutig widerlegt. Wir sprachen über seine Kraft und die Gefangenschaft. Der Glaube an die Heimkehr gab ihm seine Kraft. Er hat sein Blut vergossen, sein Leben riskiert. Er hat garantiert nie kapituliert. Sein Körper gezeichnet, der schwer verbrannt. Er blieb an der Front. Es ging um sein Land. Als er in die Heimat kam, das Land, für das er litt, empfangen nur mit Schimpf und Schand, ja, das nahm ihn mit. Als Mörder und Verbrecher hat man ihn tituliert. Er sagte, ich war nur Soldat, das wurde ignoriert. Er hat sein Blut vergossen, sein Leben riskiert. Er hat garantiert nie kapituliert. Er ist ein Fels in dieser schlechten Welt. Darum ist er für mich ein echter Held. Schicksal sollte Mahnung sein, ein Finger zeigt auf dich. Bekenne dich in dieser Zeit, ein anderer tut es nicht. Ehre, Stärke, Tat und Ruhm, sei dir der höchste Wert. Der Teufel holt das halbe Zeug, das nicht die Armen ehrt. Er hat sein Blut vergossen, sein Leben riskiert. Er hat garantiert nie kapituliert. Sein Körper gezeichnet, der schwer verbrannt. Er blieb an der Front, es ging um sein Land. Sein Leben riskiert. Er hat garantiert nie kapituliert. Sein Körper gezeichnet, der schwer verbrannt. Er blieb an der Front, es ging um sein Land. Er hat sein Blut vergossen, sein Leben riskiert. Er hat garantiert nie kapituliert. Sein Körper gezeichnet, der schwer verbrannt. Er blieb an der Front, es ging um sein Land. Er hat sein Blut vergossen, sein Leben riskiert. Er hat garantiert nie kapituliert. Sein Körper gezeichnet, der schwer verbrannt. Er blieb an der Front. Es